Die Sonne brennt vom Himmel, der Sand wärmt meine Füße. Der Wind weht sanft und die Brandung bringt mich mehr ins Leben. Die Wellen rufen laut und die Brandung ruft mich. Es ist Zeit, mein Boot zu fangen und auf das Wasser zu gleiten. Surfen ist angesagt, das Leben fühlt sich gut an. Mit dem Meer unter meinen Füßen surfe ich auf den Wellen. Lass die Sorgen hinter dir, steige auf und hab Spaß. Surfen ist angesagt, komm und begleite mich jetzt. Spritzt in mein Gesicht, das Adrenalin ist hoch.